Die 7. Nationale Ausstellung der medizinischen Geräte fand vom 2. bis zum 4. August im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pyongyang statt. Zur Schau gestellt waren zahlreiche Anlagen, Geräte und Materialien für ärztliche Behandlung, die in den Werken, Betrieben, Bildungsorganen und wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen in der ganzen Republik entwickelt und hergestellt wurden. Auf der Abschlussfeier vom 4. August wurde das Ergebnis der Jury veröffentlicht und gingen dementsprechend an die hochgeschätzten Organisationen und Personen die Belobigungsurkunden.